Wir freuen uns aufs Wochenend und wissen auch wieso. Weil ja dann endlich der Sonntag kommt, der macht uns alle nur glücklich froh. Und wenn wir so zusammen sind, im Herzen Sonne lacht, dann ist für uns doch der schönste Tag so im Voraus schon gemacht. Am Sonntag gehen wir beide aus, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, dai. Und abends bring ich dich nach Haus, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, dai. Wie's weitergeht, verrat ich nicht, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, dai. Darüber, Liebling, spricht man nicht, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, dai. Und ist der Sonntag endlich da, wie ist die Welt doch schön, wenn wir dann beide so Arm in Arm wieder im Grünen spazieren gehen und abends dann zum Schluss als Clou ein Tanz im Walzerschritt. Spielt die Kapelle noch unser Lied, singen wir alle gleich mit. Am Sonntag gehen wir beide aus, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, und abends bring ich dich nach Haus, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle. Wie's weitergeht, verrat ich nicht, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle. Darüber, Liebling, spricht man nicht, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle. So wie es schon früher war, so ist auch heute noch. Die Alten kennen's noch, die Jungen lernen's noch. So wie es schon früher war, ist das nicht sonderbar. So ist es auch geblieben, eins war das mit dem Team. Geht, verrat ich nicht, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, dai. Darüber, Liebling, spricht man nicht, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, diddle, dai.